Hast du schon empfangen Gottes Kraft und Heil? Bist du rein in dem Blute des Herrn? Ruht in ihm dein Glaube, ist nur er dein Teil? Bist du rein in dem Blute des Herrn? Bist du rein, für dich rein, in dem kostbaren Blute des Herrn? Ist dein Kleid gewaschen, ist es weiß wie Schnee? Bist du rein in dem Blute des Herrn? Ist dein Wandel heilig, ist der Gott geweiht? Bist du rein in dem Blute des Herrn? Suchst du Trost beim Kreuze, wieder alles Leid? Bist du rein in dem Blute des Herrn? Bist du rein, völlig rein, in dem kostbaren Blute des Herrn? Ist dein Kleid gewaschen, ist es weiß wie Schnee? Bist du rein in dem Blute des Herrn? Sind die Kleider helle, wenn das Lamm erscheint? Rein und weiß in dem Blute des Herrn? Harrst du froh der Stunde, die dich ihm vereint? Bist du rein in dem Blute des Herrn? Bist du rein, völlig rein, in dem kostbaren Blute des Herrn? Ist dein Kleid gewaschen, ist es weiß wie Schnee? Bist du rein in dem Blute des Herrn? Lege ab die Sünde, das befleckte Kleid, werde rein in dem Blute des Herrn. In dem Born der Gnade, der dein Herz erneut, werde rein in dem Blute des Herrn. Bist du rein, völlig rein, in dem kostbaren Blute des Herrn. Ist dein Kleid gewaschen, ist es weiß wie Schnee? Bist du rein in dem Blute des Herrn?